Kramatorsk, Hauptstadt der OSZE-Mission. Von hier machen sich die internationalen Beobachter täglich auf den Weg, um Verletzungen der ausgehandelten Feuerpause zu registrieren. Heute Morgen mit etwas mehr Aufmerksamkeit als üblich. Direkt neben der Patrouillenführerin Silvia Scherhan stehen die drei Außenminister der Ukraine, Deutschlands und Frankreichs. Scherhan ficht das nicht an, ihr Ton vermittelt Routine. Colleagues, good morning. We are the Delta team today. We are going to go on a mirror patrol. We are going to mirror the patrol on the other side, Delta 3 from the Donetsk team. Sie begrüßt ihre Kollegen. Meistens sind es 6 Beobachter in 2 Autos. Our route will be from Kramatorsk down through Konstantinivka, where we have a short stopover. Then we will take Route 20 and we will go all the way down to Avdiivka. Die Streckenführung wird besprochen. Fahrer, Dolmetscher, jeder hat hier seine Rolle. In the first car, 961, Lajos is our driver, yes. Myself, patrol leader, Sergei, our language assistant. Auch in der vergangenen Nacht hat es wieder Verstöße gegen die Feuerpause gegeben, insgesamt 50. Auf Nachfrage sagt Scherhan, alles vor Mitternacht. Später wird klar, wenigstens eine Waffenstillstandsverletzung hat es auch nach Mitternacht noch gegeben. Auf dem Autokühler liegt eine Landkarte. Frank-Walter Steinmeier fährt mit dem Finger die Konfrontationslinie zwischen den Separatisten und den ukrainischen Truppen entlang. This is the part of the line of contact in Avdiivka. So we will sit and stand and listen all day long until it's getting too dark and we have to return. Wir beobachten, wir schauen, wir hören, solange bis es dunkel wird und wir zurückfahren müssen, erklärt die OSZE-Vertreterin dem deutschen Außenminister. In den täglichen Berichten, die auch im Internet nachzulesen sind, wird schnell deutlich, dass es die Feuerpause bisher nur auf dem Papier gab. Die Beobachter zählen Explosionen, sie messen Krater aus, sie registrieren verbotene Waffen, sie melden Warteschlangen an Kontrollposten. Oft wird ihnen der Zugang verweigert, in der Regel mit fadenscheinigen Begründungen. Meistens wird ihre Arbeit so um Stunden verzögert. Heikle Konfrontationen mit Kontrollposten sind programmiert. Witold, yes. You will be our communication officer today. That means you will call duty Kramatorsk and also duty Kiev once an hour. Du bist heute unser Verbindungsmann, sagt sie einem Kollegen. Du meldest dich einmal in der Stunde in der Zentrale. Die Minister hören zu. Noch Fragen? Ja, Steinmeier hat eine. Anything else? What are you doing in your normal life? When you are not serving for OSCE. I'm actually an anthropologist and a psychologist, but I have been serving for a long time already. Was machen Sie im normalen Leben, will er wissen. Ich bin Anthropologin, Psychologin, sagt Scherhan, aber schon über 2 Jahre hier. Ich war eine der Ersten, fügt sie hinzu. Steinmeier dankt und übergibt bei der Gelegenheit Material. GPS-Sender, Ferngläser, Handschuhe, Stiefel. Wunderbar, sagt Scherhan. Bald wird es kalt. Im ersten Winter hier waren es minus 35 Grad. This is something what you need. The rest is coming in the next, days. Very helpful indeed. It's gonna get very cold again. My first winter was 35 degrees below, so they will be much appreciated. Thank you so much.